Kannst du die Anmat machen diesmal? Na klar. Herzlich willkommen zur Folge, wo sind wir denn? 19. 19, wir ich habe geguckt. Ja, ja, jetzt nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum Wortgulasch. Herzlichen Glückwunsch zur Folge 19. Ja, herzlich willkommen zur Folge 19. Freunde, wieder mit mir, Druckverlust und natürlich Kai. Den German Truck Driver. Willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer auch. Ich habe gesehen, die Folgen laden wir ja auf unseren Kanälen hoch und ich habe die letzten Folgen zu unmöglichen Zeiten hochgeladen und werde mich jetzt darauf eingrooven, dass ich die sonntags 9 Uhr, nachdem die nur für die Kanalmitglieder exklusiv ist, dann auf meinem YouTube-Kanal dann veröffentliche. Das heißt, für die Leute, die das gerne gucken, da habe ich nämlich auch viele nette Kommentare bei mir gelesen. Und ich denke mal bei dir auch positiv. Ja, tatsächlich. Denn kommen die ein oder anderen kommen an und sagen, ey, Spotify ist nichts für mich, ich bleib hier bei YouTube und so. Und wir sollen unbedingt weitermachen. Ich denke, okay, machen wir. Ja, bei mir haben viele, zwei drunter geschrieben, dass der Spotify-Link bei mir nicht geht, aber ich habe den überprüft, der funktioniert. Okay. Ansonsten haben wir auch eine Homepage. Dort ist ja auch alles verlinkt, ne? Genau, ist alles verlinkt, nämlich heldenderstraße.de und Straße mit SZ, bitte. Echt, das geht jetzt mittlerweile, www-Adresse mit SZ? Ja, genau, weil das mit Doppel-S war nicht zu bekommen. Seit wann geht das denn? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das einfach so, das war der Vorschlag, als ich Helden der Straße mir sichern wollte, war die schon vergeben und der Vorschlag war halt mit SZ. Ich dachte, das ist ja interessant. Das, ja, okay, das geht, krass. Das geht. Ja. Wie war deine Woche? Die war sehr entspannt und kurz, Gott sei Dank. Ne? Es war ja nur eine kurze Woche, aber dafür auch, ja, was heißt stressig? Es geht. Ist also eigentlich Standard wieder. Ne? Ich bin froh, dass ich in dem Standard wieder drin bin, sagen wir es mal so. Ja, ich fand's halt, mich nervt dieser Dauerregen die ganze Woche. Mhm. Es nervt mich nur noch. Und ich habe ja gesehen, Land ist in Sicht. Ja. Gutes Wortspiel, nur Regen, Land ist in Sicht. Nächstes Wochenende soll es tatsächlich 18 Grad werden und Sonne und kein Regen. Das wär's. Dann werden meine Kameras endlich mal nicht nass. Das, also. Ja, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, den Streaming-Apparat auf meinen LKW jetzt zu bauen, aber ich habe es mir vorgenommen. Also Montag drehe ich, Dienstag drehe ich und ab Mittwoch bis Freitag drehe ich nicht. Und da habe ich mir dann vorgenommen, werde ich mein Streaming-Setup für die Fahrt live versuchen zu konfigurieren. Hoffentlich kann ich mir das angucken. Das wäre geil. Ja. Das wäre geil. Ich hab tatsächlich ein Thema, wo ich einmal ganz kurz drauf eingehen möchte. Und zwar habe ich unter einer Videopodcast, was du veröffentlicht hast, von Folge 18. Mhm. Und zwar habe ich da einen Kommentar gelesen, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich da ein klein wenig kritisiert wurde. Oha. Und zwar von Lord Holm. Bei dir. Ah, bei mir. Ja. Also nichts Schlimmes jetzt, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Kritik ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn es konstruktive Kritik ist, alles super. Und zwar geht es darum, um die Mautgeschichte, wo wir darüber gesprochen haben. Die Mauterhöhung und die Aussage von Frau Baerbock. Und der Lord Holm schreibt: Hallo Drucki, ich habe mir nur den ersten Teil angehört und denke schon wieder Fake News. Kai Aussagen zu Baerbock sind falsch oder falsch dargestellt. Frau Baerbock sagte zum Thema LKW und erneuerbare Energie, dass damit begonnen wurde, Klammern nachzulesen beim Deutschlandfunk, Klammer zu, nicht wie Kai es darstellt, dass die Speditionen schon damit rumfahren. Und zum Thema Maut, lieber Kai, rede doch bitte von Sachen, die du nicht durchdacht hast, beziehungsweise nicht verstehst. Wenn ich den Preis meines Produktes nicht erhöhe, kann ich mehr Einnahmen erzielen, weil ich der Billigste bin und alle bei mir kaufen. Ob das noch kostendeckend oder gewinnbringend ist, steht auf einem anderen Blatt. So, darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Mhm. Okay, let's go. Also, Frau Baerbock sagte in ihrem, und ich zitiere jetzt wortwörtlich, kleinen Moment, ich muss gerade Zitat raussuchen. Mensch, ich habe es mir extra rausgesucht. Baerbock sagte auf die Frage, und die Kosten werden wohl auf die Preise umgelegt werden. Das heißt, am Ende zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher diesen Preis, also einen Beitrag zur Inflation. Und Frau Baerbock antwortet, Zitat, nein, das sehe ich nicht so, sondern wir sehen ja auch im Lkw-Bereich, dass bereits deutlich damit begonnen wurde, andere Antriebe zu benutzen. Also lieber Lord Holm, Okay. Frau Baerbock sagte, es wurde schon damit begonnen, diese Antriebe zu nutzen. Also bin ich da bei der Wahrheit geblieben. Und das ist eine komplette Falschdarstellung, was sie sagt. Denn der Bundesverband für Güterverkehr und Logistik hat bei Toy-Collect angefragt, die Statistiken angefragt, wie viele erneuerbaren Energien, Fahrt-LKWs mit erneuerbaren Energien denn auf deutschen Straßen aktuell, da es ja deutlich begonnen wurde, wie sie sagte, rumfahren. Mhm. Und auf einen Monat, weiß ich, von 800.000, ich glaube, es war ein Monat, von 800.000 fahrenden LKWs aus allen Herren Ländern, die in Deutschland durch die Gegend fahren, kommen mit, weil sie ja schrieb, deutlich begonnen wurde, fallen darauf zurück, lage mich jetzt nicht fest, müssen wir mal nachgucken, 0,2%, das sind irgendwas mit 786 Fahrzeuge oder LKWs mit erneuerbaren Energieantrieb, die auf Deutschlands Straßen rumfahren, also 0,2%. Frau Baerbock sagt, es wurde deutlich damit begonnen, sie zu benutzen, und das ist eine komplette Falschaussage. Ja. Denn, und nichts anderes habe ich gesagt. Wenn das tatsächlich ein Zitat von ihr ist, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Ja, ich habe das Interview von Deutschlandfunk in Textform vor mir. Okay. Dann hat sie das natürlich total falsch gesagt. Ja, das, also weil er schreibt nicht, wie Kai es darstellt, dass die Speditionen schon damit rumfahren. Ich sage nochmal, sondern wir sehen ja auch im LKW-Bereich, dass bereits deutlich damit begonnen wurde, andere Antriebe zu benutzen. Mhm. Also wenn ich was benutze, dann ist es aktiv. Und dann deutlich bedeutet aber auch mehr als 0,2%, oder was war, genau, war das eben? Genau, das ist also eine Lachnummer, und das kritisiert ja auch der BGL und andere Gewerkschaften oder Verbände, und das habe nicht nur ich gesagt. Also von daher muss ich dich leider enttäuschen, die Kritik kann ich mir nicht anheften, lieber Lord Holm. Und dann schreibst du weiter, lieber Kai, rede doch bitte nicht von Sachen, die du nicht durchdacht hast, beziehungsweise nicht verstehst, okay? Mhm. Wenn ich den Preis meines Produktes nicht erhöhe, kann ich mehr Einnahmen erzielen, weil ich der Billigste bin und alle bei mir kaufen. Ob das noch kostendeckend oder gewinnbringend ist, steht auf anderem Blatt Papier. So, und darauf möchte ich jetzt auch nochmal eingehen. Ich habe ja Kaufmann gelernt. Es ist zwar schon eine Weile her. Also wenn ich das meinem Rechnungswesenlehrer in der Berufsschule gesagt hätte, hätte der mich des Klassenraums verwiesen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du, also billig ist übrigens eine Abwertung der Qualität. Also wenn, dann sind wir bei günstigen. Ja, das ist kaufmännisches 1x1. Genau, das habe ich auch damals so gelernt. Billig gibt's am Bahnhof, habe ich gehört. Genau, also, billig ist ein Abwerten. Billig sollte man nicht sagen, wenn dann günstig. Aber da will ich ja nicht drauf rumreiten. Es geht ja nur darum, weil er schreibt, wenn ich es nicht draufpacke, das heißt, mein Produkt bleibt günstiger als das von der Konkurrenz, dass dann alle bei dir kaufen. Und wenn dann schreibst du noch gewinnbringend, steht auf anderen Blatt Papier oder kostendeckend. Wenn es nicht kostendeckend und gewinnbringend ist, bist du bald pleite. Dann machst du den Habeck. Dann machst du zu. Und dann hat sich das erledigt. Das heißt, du musst es weitertragen. Es nützt dir nichts, wenn alle deine Produkte kaufen, weil du der günstigste bist, aber am Ende des Tages, nach der Quartalsbilanz, bist du de facto pleite, weil du nicht gewinnbringend erwirtschaftet hast. Das macht keinen Sinn. Gerade die Discounter, die rechnen ja schon im 0,1-Cent-Bereich. So. Darauf wird auf Masse gemacht. Genau, da wird auf Masse gemacht. Und wenn die da die Preise nicht weitergeben und meinetwegen 0,1 Cent in die Miesen gehen, ja, dann war's das. Ja. Dann war's das. Genau, das heißt, es macht keinen Sinn, dass klar könnte man jetzt sagen, man ist jetzt, sagen wir mal, man ist ein Einzelhandelladen, lieber Lord Holm, und du hast jetzt ein Produkt, was du günstiger verkaufst als alle andere, was also quasi gerade im Hype ist. Dann könnte man davon ausgehen, okay, der Kunde kommt zu mir in den Laden, kauft dieses Produkt, weil es günstiger ist, und ich hoffe, dass er noch andere Produkte nebenbei noch mit dazu kauft, weil er schon mal bei mir im Laden ist. Genau, das so ist wird, aber wirklich High Risk. So wird tatsächlich manchmal gerechnet, ne? Dann wird ein Produkt wirklich deutlich unter Preis angeboten und auch tatsächlich nicht mehr gewinnbringend, sondern eher verlustbehaftet, in der Hoffnung, dass andere Produkte mitgenommen werden. Siehe Mediamarkt Saturn. So, die machen das alles ganz gut. Oft so. Bin ich vollkommen firm, würde ich mit Lord Holm auch da mitgehen. Das Problem ist, wir sind hier im Speditionsbereich. Wir reden hier von Spedition. Und da ist die Gewinnmarge pro gefahrenen Kilometer inklusive Maut schon so gering. Das heißt, wenn der Spediteur das nicht mittragen würde, bei diesen geringen Gewinnmargen, das wird nicht funktionieren. Wir sprechen uns wieder nächstes Jahr, lieber Lord Holm. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Das ist ja das Coole an der Diskussion, ne? Ich wollte mich nur einmal, also wenn so eine Aussage da steht, was vollkommen in Ordnung ist, aber da möchte ich mich auch gern da verteidigen dürfen. Und wie gesagt, ich verstehe das Zitat von Frau Baerbock so, dass deutlich damit schon begonnen wurde, diese erneuerbaren Energieantriebe zu benutzen. Und das ist falsch. Deutlich falsch. Ja, das wäre mir aber sonst auch aufgefallen. Also, das, wir das sind haben ja auch andere und immer unterwegs und das würden wir doch sehen. Genau, also. wenn du lieber Lord Holm, wenn du bei diese Deutschlandfunk, Baerbock, Maut und dann vielleicht BGL oder gibt andere Verbände eintippst, dann siehst du genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe, nur anders geschrieben, dass die auch kritisieren, dass das eine Falschaussage ist. Mhm. Und das wollte ich nochmal gesagt haben. Also wie gesagt, sie sagt, deutlich werden diese Antriebe schon benutzt und benutzen heißt, die fahren damit rum. Und das ist falsch. Ja. Das wollte ich nur mal klarstellen, lieber Lord Holm. Das muss ich berichtigen. Das habe ich nämlich mir extra gemerkt. Das habe ich mir in mein Großhirn reintätowiert. Das muss ich. Nein, es ist ja in. Lord Holmchen, der hat sich bestimmt 27 Post-its auf dem Monitor geklebt. So ein Ding. Nein, es ist vollkommen. Und das ist ja auch cool. Und das ist ja auch beim Live-Event zum Beispiel auch so. Ich bin ja auch nicht der Allwissende. Das ist keiner von uns. Und es kann auch immer sein, dass man irgendwas sagt im gesprochenen Satz, so wie wir beide jetzt talken. Dass dann irgendwas nicht richtig ist und da ist es auch super, wenn jetzt auch wie Lord Holm schreibt und eine Korrektur schreibt, dann kann man das in der nächsten Folge berichtigen. Das heißt, schreibt gerne unter die YouTube-Kommentare, unter die YouTube-Podcast-Folgen gerne irgendwelche Sachen drunter, dann können wir darauf eingehen. Aber da lasse ich mich nicht von abbringen, weil wie gesagt, ich verstehe es so und die Leute können ja auch mal unter den YouTube hier drunter schreiben, ob wie sie es verstehen. Ja, ich aber mag es ist ja kein Streit. Nein. Ich mag solche Diskussionen. Ich auch, voll. Ja. Hoffentlich ist Lord Häumchen heißt er bei Twitch übrigens. Vielleicht haben wir ja Glück und er ist beim Live-Podcast dabei. Ja, geht's gleich weiter. Ja, gerne. Nein, das ist auch so. Guck mal, so. Ich finde es auch viel besser, wenn Leute sagen: Hey, nee, das sehe ich ein bisschen anders. Weil stell mal vor, wir reden und alle Leute schwimmen einfach mit und egal, was wir erzählen, sie korrigieren nicht und sie berichtigen nicht. Das ist doof. Ja. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da eine andere Meinung, aber es kann sein, dass der Lord dann sagt, okay, nee, ich verstehe das komplett anders, dann ist das auch in Ordnung, das ist eine Demokratie. Na klar. Das ist okay. Ja. In Nordkorea wärst du jetzt abgeführt worden. Ja, wahrscheinlich. In Nordkorea, wenn ich Kim Jong-un wäre, hätte ich gesagt, ja, nee, das ist auch, die Korrektur ist auch vollkommen, die Kritik ist vollkommen berechtigt. King zack, und dann siehst du ihn so untergehakt aus dem Raum und er wird nie wieder gesehen. Ja. Aber danke für die Berichtigung, war super. Das, wo du gerade Nordkorea, ich habe mir so viele Dokus, ich finde das immer noch faszinierend, ne? Ich auch. Wie die da die Leute wirklich unter Kontrolle haben, so, ne? Also natürlich nicht alle, man hört ja auch immer wieder von Flüchtlingen und so, aber das Hammer, ne? Das. Aber sind wir nicht, ist es nicht, wenn wir da auf den Punkt kommen, guter Einsatz, dass diese Manipulation von Nachrichten, Fake News, bla bla bla. Das haben wir doch auch. Denk mal an Corona. Ich sage es ganz offen. Ich habe auf dem Sofa gesessen und habe mich über diese Impfverweigerer total aufgeregt. Du musst nicht mit. Ja, das also das mache ich auch. Also das. Ich habe mich aufgeregt und habe dem Ganzen geglaubt. Und jetzt, wenn man sieht, dass dann ein Lauterbach sich ins Fernsehen hinstellt oder im Interview und sagt, dass es klar Nebenwirkungen gibt und bla bla. Und er hat in einem damaligen Beitrag zur in der Pandemiezeit gesagt, dass es nebenwirkungsfrei ist. Und darauf verlasse ich mich. Ja. Und dementsprechend habe ich mich auch hingesetzt und habe gesagt, wie können die sich nicht impfen? Es gibt keine Nebenkosten, es ist wissenschaftlich erwiesen, bla bla. Warum impft man sich nicht? Dann sind wir die Scheiße schneller los. Und dann, ja, später stellt er sich hin und sagt, ja gut, das war von mir nicht gut durchdacht. Und es gab eine Nebenwirkung und bla bla. Das ist eine Frechheit. Naja, so gut wie jedes Medikament hat eine Nebenwirkung, denke ich. Ja, aber er hat im Interview gesagt, dass es... Ja, ja, ich weiß. Aber da habe ich auch gesagt, ich sage, Junge, was redest du da für einen Schwachsinn? Na klar, dann, dass sich bei solchen Aussagen immer weniger impfen lassen wollen. Ne? Ich finde, dass diese Impfproblematik tatsächlich erst mit Corona gewachsen ist. Weil, wie war denn das früher? Du bist in den Dschungel geflogen, weil du Urlaub machen willst, musst dich impfen lassen. Da hat keiner gemeckert. Keiner, niemand. Ja. Ne? So, aber bei Corona wird ein Fass aufgemacht. So, weil es so schnell ging mit dem Impfstoff. Ja, na klar. Und bei einem Impfstoff muss es Jahrzehnte dauern, bis der erforscht ist, ja. Aber in der Wirtschaft und so, da muss alles gestern passieren. So, hä? Ja. Das Ding ist einfach, ich weiß auch nicht mehr, gerade auch wenn man diese Corona oder auch den Kriegsgeschichte, die Propaganda von beiden Parteien, die dann überall stattfindet, die dich so manipuliert, du weißt gar nicht mehr, was du alles glauben sollst und kannst. Das ist, und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass halt diese Propaganda, die es halt ja schon seit Ewigkeiten gibt in Kriegen, die einen so manipulieren kann. Ja. Das hat bei Corona bei mir wunderbar funktioniert tatsächlich. Dass ich sage, also ich würde sowas nie wieder machen. Also sage ich jetzt einfach mal so, ich lehne mich einfach weit aus dem Fenster. Sollte jetzt noch Pandemie 2.0 kommen, leck mich am Arsch. Dann ich erhobenen Hauptes in Untergang. Aber ich habe mir was, und das nervt mich ein bisschen. Ich habe mir was spritzen lassen, was normalerweise nicht in meinen Körper gehörte. Ich habe Corona gehabt, fast, warte mal, 12 Tage. Hab auch 3 Tage davon oder 2 Tage davon mit Fieber, mit, also wirklich, ich habe das ganze Bett nass geschwitzt und hab's auch überlebt. Es gibt aber Leute, die sind anhand der, und das sind viele prozentual an der Bevölkerung, die anhand nur auf der Impfung an den Nebenwirkungen gestorben sind, und das sind einfach zu viele, die sich vielleicht auch ein paar darauf verlassen haben, was der Gesundheitsminister gesagt hat. Und das finde ich nicht in Ordnung. Nee. Und was sie damals er hat ja auch selber von Fehlern gesprochen, wie zum Beispiel, das habe ich ja damals schon nicht verstanden, dass wir draußen uns nicht treffen durften oder Abstand halten mussten oder Maske draußen anziehen, bla, wo ich mir gesagt habe, wir sind in einer frischen Luft, warum soll ich da mit einer Maske rumlaufen und gut, so? Was, das habe ich auch nicht gemacht, da bin ich ehrlich. Also, aber so in kleinen Räumen, meinetwegen auch in einem Bus, ich fahre ja nur selten Bus, aber da habe ich das schon eingesehen und auch mitgemacht, so, ne? Das ja, na, du hast doch keine andere Wahl gehabt. Naja, klar, ich hätte nicht Bus fahren brauchen, zum Beispiel. Oder du weißt, was ich meine, ne? So, ja. Das, ich meine, jetzt haben wir es ja einigermaßen gut überstanden, ist doch okay, so, ne? Wie wäre es gewesen, wenn wir die Maßnahmen alle nicht eingeleitet hätten? Wäre das dann so gewesen wie in Italien zum Beispiel? Da redet ja auch keiner drüber, da sind sie auch massenhaft umgekippt. Da haben doch die LKWs nachher die Särge schon abgefahren und all sowas. Kannst du dich dran erinnern? Ja, Italien, wo sie den Kühllaster gelegt haben, das war ja geisteskrank, was damals. Das hat einen ja auch Angst gemacht. Ganz am Anfang wir hatten ja alle, da gibt's ja dieses Video von mir vom Scania beim Besuch in Schweden, und zwar in dem ersten Teil, wo wir auf dem Flughafen sind und da damals mein Kameramann, wir uns noch in Anführungszeichen Scherze gemacht haben, it's Corona Time, als die chinesische Besatzung aus den Flugzeugen ausstieg und hatten da die Masken auf, wo die ersten Fälle in China aufgetreten sind. Aber da muss ich aber auch sagen, ich habe da gesessen und habe gesagt, da geht ein unbekanntes Virus um in China. Warum können hier noch Flugzeuge bei uns landen von denen? Also, da wurde auch wieder mal zu, das ist unser Problem. Wir handeln einfach zu spät immer in Deutschland. Das ist eine Katastrophe. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist unsere, das, aber ich glaube, Italien hat noch später gehandelt, ne? Das weiß ich nicht. Mit den ganzen Toten und all sowas. Ah, ja. Das, aber lass uns nicht drüber reden. Oh, das ist froh, dass das ist, durch ist. Ja, ich auch. Ich hatte dann noch unter meinem Folge 17 tatsächlich noch, da hat der Daniel Frachtenwaggon geschrieben, lieber Kai, das ist in der Autotuner-Szene seit Jahren so, siehste Berlin oder am Wörthersee mit freundlichen Grüßen. Und zwar spielt er darauf an, dass wir das Thema hatten, dass die LKW-Tuning-Szene von diesen Abfangjägern da überrascht wurde. Und da habe ich von ganz vielen gehört, dass das in der PKW-Szene gang und gäbe ist, schon immer. Okay. Und gerade war jetzt wieder, hatten wir Pfingsten vor kurzem erst, war das das? Nee, was hatten wir vor kurzem? Da ist auf dem Nürburgring immer so ein beliebtes Karfreitag, glaube ich, ne? Okay, zu Ostern, keine Ahnung, aber das... Ja, ich glaube, Karfreitag ist immer auf dem Freitag, Nürburgring ist ja für jedermann, ist ja öfter verschiedene Tage, aber das ist ein spezieller Hotspot-Tag und da steht die Polizei auch drumherum vom Nürburgring, auch vor der Einfahrt und bla, habe ich bei JP Performance gesehen oder beim YouTube-Video, die dann tatsächlich die Leute rausziehen. Das ist jetzt in der LKW-Szene anscheinend auch angekommen und da müssen wir uns dann jetzt erstmal dran gewöhnen, anscheinend. Naja. Und wir haben halt nicht so die viele Mittel wie in der PKW-Szene im Tuning-Bereich, wie im LKW-Bereich. Das bedeutet, da kommen wir wieder dahin, was ich damals schon gesagt habe, dass ich glaube, dass die Tuning-LKW-Szene tatsächlich vor dem Aussterben droht, weil dass das Ganze sich nicht mehr rentiert. Weil was gehört denn zum getunten, sag mal, zum getunten Scania? Da ist dieses alte Oldschool-weiße Lenkrad, dann die Auspuffklappen, dann die Lichter, das sind so die Standardsachen. Genau, Lampenbügel und sowas. Lampenbügel, genau. Und wenn die jetzt aber genau da stehen und das ist nicht wie eine Autoszene, dass sie da viel mehr Tuning-Anbauteile haben wie im LKW-Bereich, Wir haben ja nur so ein paar Produkte, sage ich mal, die ich da glaube, immer benutzt werden. Scania hat die meisten Anbauteile, ne? Habe ich mal gehört. Ja. Also, ja. Das kann sein, ja. Ja. Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich dann jeder sich überlegt, ob er da hinfährt, weil die Gefahr, dass du rausgezogen wirst, stillgelegt wird, bla bla bla, ist halt zu groß. Es macht einfach keinen Sinn. Und die Spediteure werden, die das noch dulden, dass ihre Fahrer dann dahin fahren, die werden sagen, nee, das machen wir mal nicht, weil die Gefahr ist zu groß, dass ihr stillgelegt werdet und dann könnt ihr Mutter nicht fahren oder dieser nicht fahren und die Strafen und. Mhm. Und ich glaube schon, wie ich es letzte Mal auch gesagt habe, wenn das Schule macht und das nochmal so vorkommt, dann hat die Tuning-Szene ein großes Problem. Ja. Also, aber danke für die Kommentare, dass ihr, das haben viele geschrieben, dass das in der Autotuning-Szene schon gang und gäbe seit Ewigkeiten ist. Und für uns ist das jetzt halt Neuland und deswegen der Aufschrei. Ich kann auch nicht verstehen, viele haben bei TikTok zum Beispiel so Videos gemacht, wo sie dann diese Kontrollen zeigen und dann Text hin und her und dann solche Kommentare wie, ihr sorgt dafür, dass dieser Beruf komplett am Abgrund ist und bla bla, das ist ja Quatsch. Ja. Also wenn man es runterbricht, es ist im Grunde illegal, was dann dran gebaut wurde. Fuck. Ja, das, ja. So schön es auch ist und so schön auch ein beleuchteter LKW ist, so schön auch ein getunter und Airbrush, und Airbrush ist ja nicht verboten, aber du weißt, wie ich das meine, so schön das ist, aber wenn da Anbauteile dran gebaut wurden, die im prinzipiell nicht erlaubt sind, ja, und die das jetzt ahnden, dann ist halt das Problem da. Dann. Mhm. Ja, was willst du machen? Also am längeren Hebel sitzen die. Na klar. Da kannst du gar nichts machen, ne? Musst du gucken zu. Das hat sich dann auch erledigt. Also ich bin gespannt, wenn jetzt kommt der Sommer, ich bin gespannt, dann kommen die ersten Treffen. Mhm. Gerade Lohfelder Rüssel, da überlege ich tatsächlich, meine Kamera in Stellung zu bringen, dahin zu fahren. Das ist 50 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Und wenn die da stehen, also die werden mir nicht sagen von der Polizei, dass sie da eine Großkontrolle machen. Nein. Da wäre ich zu sehr involviert. Also ich hatte ja schon mal mit der Polizei diese Kontrollreportage gedreht, aber ich glaube, gut, Verschwiegenheitsklausel und bla bla musste ich unterschreiben, aber ich glaube, dass die sagen, hey, ich komme komplett aus dieser Branche und wenn die uns jetzt überraschend kontrollieren wollen, kann es sein, dass ich dann ein bisschen was leake oder so. Mhm. Deswegen werden die das, glaube ich, nicht wollen. Aber ich werde tatsächlich Lohfelder Rüssel dann mal mein Auge drauf werfen, ob die, also wenn sie es noch jetzt einmal machen, dann wird der Riesenaufschrei sein. Aber ich wollte noch an die Leute sagen, die bei TikTok dann halt die Polizei beleidigen, den Staat, bla, hin und her. Ja, ist unnötig. Ich bin bei euch, dass viele Gesetze Quatsch sind eigentlich. So gerade mit Lampengeschichte und so, bin ich bei euch. Aber im Grunde genommen unterm Strich, Gesetz ist Gesetz und wenn die Polizei da rausgeschickt wird und die ziehen die Maßnahme durch, dann haben wir halt verloren, haben wir gelitten, ist so. Ja. Ich bin eh in der Tuning-Szene eh nicht drin, absolut nicht. Also wenn Sitzbezüge unter Tuning fallen, dann bin ich auch einer. So. Aber das war's bei mir, ne? Das ist so. Viele haben zum Beispiel die verkürzte Sitzkonsole. Ich weiß gar nicht, ob die STVO zugelassen ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, ne? Keine Ahnung. Aber dann halt die entsprechenden Lampen, dann die Abgasklappe. Ja. Es ist einfach auch schön, wenn er sich so anhört. Aber die Zeiten, Leute, sind vorbei. Ich schwör's euch, auf erneuerbaren Energien. Die Mauterhöhung, so die Euroscania und die alten DAFs und bla bla mit Abgasklappe hin und her, die sind so, gerade ab nächstes Jahr, so unwirtschaftlich, da werden kaum noch welche mit rumfahren, weil es macht wirtschaftlich keinen Sinn mehr, die zu fahren. Und wir müssen uns dran gewöhnen, dass diese Oldschool-Tuning-Zeiten vorbei sind. Bitte hasst mich dafür nicht. Ich meine, ich bin ja auf eurer Seite, aber es wird so sein. Ja, da geht es vorbei. Von aus, ja. Es ist vorbei. Ab nächstes Jahr, wenn die Mauterhöhung kommt, ist es vorbei. Also bleiben wir bei Sitzbezüge. Wir bleiben bei Sitzbezüge, ein bisschen Folierung dran und hin und her. Ja, so ja. Die Hardcore-Tuner würden sagen, so Luschi-Tuning, bla bla, aber es ist nun mal so, ne? Ja. Guck mal, wenn die wollen, auch mit Gardinen und so. Ja, also im Grunde genommen ist es auch für mich, ich weiß, ich stoße da auch immer auf Unverständnis. Ich sage immer, ey, das ist ein Arbeitsgerät. Ich male da auch meinen Schraubenzieher nicht an, oder was? Also, ja, ich weiß, dass das dämlich ist, aber... Ich bin jeder hat sein Recht auf seine Meinung. Nicht so tief drin, weißt du, was ich meine? Natürlich finde ich das schick, na klar, absolut. Ich, ich, Ja, aber ich guck mal, ich hatte vorher auch immer einen Standard-LKW. Und dann hatte ich mit dem 723, mit dem Skyline, den man überall kennt, die Möglichkeit mal gehabt, den bisschen formschöner zu machen. So, die Anbauteile, das war ein Sponsoring. Das heißt, ich musste das nicht bezahlen. Ich habe die aber auch nicht behalten. Das musste ich beim Finanzamt übrigens auch eingeben. Finanzamt hat nachgefragt. Finanzamt hat ernsthaft nachgefragt, diese Anbauteile. Mhm. Ja, die haben das nachgeprüft, wo die sind, weil geldwerter Vorteil. Oh, hab ich gesagt, ja, okay. Ja, ja, die habe ich gesagt, die sind bei dem auch in den LKW drangeblieben und wurden verkauft. Haben sich mit zufrieden gegeben. Ah, okay, ja, dann ist ja gut. Ja, ja, nee, ich wollte das nur mal sagen. Also wie gesagt, das habe ich nicht zahlen müssen, die Folierung und bla bla, das habe ich dann auf eigene Kosten gemacht, also quasi ein Scania-Greif, den habe ich gekauft, an beiden Seiten dran gemacht und die Folierung und so. Das hielt sich aber in Grenzen, aber ich würde, und dann, und darauf wollte ich hinaus, dann waren dann die Lampen dran und bla bla, und ich sag dir ganz ehrlich, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn du rauskommst, dein LKW steht im Standlicht da und der leuchtet, du kommst von der Rampe raus und der steht einfach da und leuchtet so schön. Sag ich dir ganz ehrlich, war ein anderes Feeling. Ich war am Anfang auch immer, ich fahre Standard-LKW, findet euch mit ab hin und her, aber als ich den dann hatte in 723 und der war dann fertig, so für meine Bedürfnisse, natürlich ist das kein Full-Tuning und nicht das Geilste gewesen, aber für mich war der halt super cool. Mhm. Und als er dann so war, wie er war, ich meine, es gibt ein Video, das habe ich damals mit der Zeitschrift Fernfahrer auf deren YouTube-Kanal gedreht, ganz am Anfang, ich glaube die erste Folge von denen, da war er ungetuned, unfoliert von der Stange. Und wenn ich den mir da angucke und dann fertig, wo ich fertig war, es ist schon sehr geil. Ja. Aber ich würde nicht mein privates Geld in dem Maße, wie manche das machen, die Hunderte von Euro in Lederbezüge, also komplett voll ausledern lassen für ein paar hundert Euro und hier und da für ein Fahrzeug, was mir nicht gehört, würde ich nicht machen. Das wäre mir too much. Ja, das, also wie gesagt, bei mir ist es, ja, und ich muss mal wieder neue Sitzbezüge haben, fällt mir gerade. Die sind ja, ich habe hier den DAF habe ich jetzt schon 9 Jahre, ne? Und dementsprechend sehen die Sitzbezüge aus. Ich muss mal neue haben, Alter. Das, aber. Ja, das ist ja kein Tuning. Das nee, ist ja nee, nee, das ist natürlich also, kein Tuning, nee, nee. Also, aber es gibt ja zum Beispiel auch, nicht nur für den DAF, sondern auch für alle anderen LKW, unten diese beleuchteten Zierrahmen. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber du weißt, was ich meine, ne? Das finde ich wirklich, ja. Das finde ich sexy, genau. Aber die sind auch zugelassen, auch. Oder nicht? Ja klar, das Gelb, seitlich Gelb kannst du so viel dran knistern, wie du willst, meines Wissens. Da gibt es keine Beschränkung. Ja, ne? Ja. Also kannst du oben am Auflieger machen, unten auch. Das ist auch, ne, aber es geht denen ja um die Beleuchtung nach vorne und da sind sie ja ein bisschen makacken. Da sind sie ja mal ein bisschen, da sind wir sind in Deutschland, wir sind ein bisschen spießig. Wir sind da, hatten wir im letzten Thema auch, aber komm. Thomas Müller hat übrigens auch geschrieben, danke für die Aufklärung, warum LKWs langsam überholen. Da haben wir wohl auf ein Thema drauf, auch in Folge 16 drauf eingegangen. Ja. Und er schreibt noch dazu, jetzt verstehe ich das als PKW-Fahrer und bin weniger genervt. Das finde ich einen tollen Kommentar. Oh, nice. Ja, ja. Also, ja. Das höre ich aber auch immer wieder, auch in den Livestreams, dass wirklich viele schreiben, ey, ich sehe das jetzt mit ganz anderen Augen, seitdem ich dich gucke und so. Und ich sage, okay, danke, das ist natürlich geil, ne? Ja, total. Also, wie gesagt, das Podcast soll, das nochmal klarzustellen, zur Unterhaltung dienen. Viele, die durch die Gegend fahren und uns mögen, dass wir machen hier keine Lehrbeiträge, also wir machen jetzt hier nicht stupide. Da sind wir auch die Falschen für. Ich müsste mich auch immer, also da bin ich auch immer vorsichtig, deswegen kritisiere ich dann auch den Lauterbach, weil man sich da, wenn man da nicht sich 100% sicher ist, dann gerade mit einer Reichweite sich in die Ferne zu stellen und zu sagen, 100% sicher und nebenwirkungsfrei, das, und ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und bla bla. Das wollte ich nochmal klarstellen. Es sollte, dieses Podcast dient zur Unterhaltung. Genauso wie, wenn wir das Live-Podcast machen, werden wir sehr viel Spaß haben. Ja. Ich habe mir aber tatsächlich ein Thema, also ich habe ja Planungsgeil. Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe mit Rainer mir gegründet, wo jeder, wenn ihm was einfällt, was reinposten kann, auch als Gedächtnisstütze für den lieben Rainer, der manchmal vergesslich ist. Was? Aber Rainer hat vergessen, was reinzuposten. Das ist so geil, Leute. Ich. So ein Thema hat er nicht. Ich hab's drauf, oder? Das, also. Ja, du bist eine Marke, ich liebe dich, Junge, ich liebe dich. Aber ich habe tatsächlich mir einen Stich, ich lese euch wortwörtlich vor, was ich mir reingeschrieben habe. LKW-Marken und ihre Entwicklung, in Klammer Memo für mich, Scania, Verbrenner, Mercedes, Vorreiter, Spiegel etc., Renault, Außenseiter vor Iveco. So, was ich damit meine, darf ich das Thema anfangen? Na klar, let's go. Okay, also, Ich will mich jetzt nicht eindeutig, ich sag auch in dem aktuellen Video, was heute rauskommen wird, mit der Ego-Perspektivenfahrt, da sage ich auch, dass ich in der Mercedes nicht richtig sitzen kann. Das sage ich auch öffentlich und die Mercedes-Leute gucken das auch und das ist auch mein gutes Recht. Das ist einfach eine konstruktive Kritik, mein Empfinden. ich kann in einem Mercedes nicht vernünftig sitzen. Man sitzt anders in einem Mercedes, ne? Ja, ich kann es nicht beschreiben, aber... Im dritten OG. Ja, das... Wenn du bequem sitzen möchtest, dann im dritten OG und nach vorne vorgebeugt und das Lenkrad so in der Hand, wie an der Bar. Ja, genau. Aber so fahre ich kein LKW, es tut mir leid. Ich fühle mich so nicht wohl. Und was ich mit meinem, ich muss nur mal ganz kurz gucken, was ich geschrieben habe, also ich weiß nicht, ob Scania das Rennen aktuell vielleicht demnächst mal irgendwann verliert. Und zwar meine ich damit, das Rennen, also die Marke Scania war ja pleite und wurde ja von MAN aufgekauft. Ne? Ja. Sonst gäbe es ja Scania nicht mehr. Richtig, genau. Aber ich glaube, das weiß jeder, ne? Oder? Denke. Ich glaube nicht. Aber ist ja auch egal. Okay. Sie dürfen halt weiter ihren Stuff da produzieren. Und Scania lebt tatsächlich, also sie bauen mit einer der geilsten LKWs, ohne Frage. Mhm. Und aber sie haben ja mit den Supermotoren, also den ich jetzt fahre, den 460er, ist ein geiler Motor, der läuft bei 87 mit 900 Umdrehungen, echt geil. Hat echt Kraft als Sechszylinder. Und sie haben das hier rausgebracht, wobei andere ja schon an der Elektrifizierung arbeiten und forschen etc. Und Scania gesagt, nee, wir bringen jetzt nochmal kraftstoffsparende Verbrenner raus als Next Generation, also die Supermotoren. Ich vermute, weil Mercedes auch Vorreiter mit den Mirrorcams war, da haben alle über Mercedes gelacht. Ach ja, ich weiß es noch. Ja. Mhm. Ich bin ja in Barcelona mit den, ich glaube Horst Junghans, mit dem Entwickler des Actros, des New Actros, habe ich das Video begonnen. Ja. Hab dann auch hinter der Kamera zu ihm gesagt, ich find das mutig, dass ihr sowas rausbringt, weil damit habe ich ja gar nicht gerechnet, auf diese Idee kam ich gar nicht, also quasi Kraftstoffersparnis, dass man diese Barriere-Spiegel nicht mehr hat. Ja, und da haben ja alle drüber gelacht. Mhm. Und dann sind sie alle nachgezogen. Ja. Es ist halt wirklich so. Die einzigen, die noch nicht nachgezogen haben, ist Iveco genau. Und Renault. Stimmt, Renault auch nicht. Ja, genau. Genau, und ich würde gerne jetzt mal mit dir über die Marken Verbissenheit quatschen. Also, die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Marken, wenn du darauf Bock hast. Ja, gerne. Da bin ich absolut dabei, ja. Ich glaube, es ist ein geiles Thema. Ja, also ich bin zwar nicht, doch, ich bin alle Marken schon gefahren. Also die Volvo hat auch keine Mirrorcams, oder? Doch, Volvo hat doch Mirrorcams. Jetzt muss ich googeln. Ich glaube, Volvo hat Mirrorcams. Wirklich? Ich weiß es gerade nicht. Ich google. Aber ich meine, ich fahre ja vielleicht nächsten Monat ein. Oh, Volvo ist ja, Junge, das ist herrlich, ne? Ich wollte damit Volvo sagen, hat Mirrorcams. Okay, dann ist es tatsächlich nur die Italiener und die Franzosen. Ja. Sagen wir mal, schnicki schnicki banga, du fährst jetzt einen DAF, ich fahre jetzt einen Scania. Jetzt einfach mal komplett neutral, Weste aus, Neutralität nackt. Was ist für dich so der LKW, der dich am meisten anspricht? Der LKW, der mich am meisten anspricht. Genau. Der dich am meisten anspricht, wo du dann aber sagst, okay, ich will ihn aber deswegen nicht fahren, weil die Nachteile nerven mich, aber ich würde ihn gerne fahren, weil das finde ich cool. So, was ist so die LKW-Marke und Typ, was dich am meisten anspricht? Aber dann müssen wir trotzdem noch ein bisschen differenzieren, und zwar zwischen Nah- und Fernverkehr. Okay, wir reden von Long-Distance-Fernverkehrszügen. Fernverkehr. Auf jeden Fall den XG Plus. Ganz dicht gefolgt von dem Volvo, von dem neuen. Also, okay, der XG Plus ist ein geiles Fahrerhaus, das ist echt ein geiles Teil. Wegen dem Platz alleine. Ne? Also alleine, ich habe damals immer gesagt, mir ist doch scheißegal, wie der LKW von außen aussieht, ich sitze ja drin. Und für den Fernfahrer, der wirklich in dem Auto leben muss, ist eine größere Hütte, sagen wir, sagen immer Hütte, größeres Fahrerhaus, halt einfach Gold wert, ne? Und wie gesagt, beim Volvo ist es, ich sag das immer wieder, ich mag dieses Hollywood-Schaukel-Gefahre. So, und das kriegst du bei DAF und Volvo. Da kriegst du Hollywood-Schaukel. Wenn du ein bisschen was Strafferes haben willst, dann musst du Scania fahren. So. Das stimmt. Und da bin ich, oder nicht nur Scania, sondern also den Iveco habe ich auch so in Erinnerung, aber eher, das war kein schönes Fahrgefühl, dieses Straffe. Das war eher gewollt und nicht gekonnt. Jetzt habe ich aber nur den Strahles gefahren. Wie es jetzt mit dem S-Way ist, weiß ich nicht. Und also, das Actros zum Beispiel hat keinen Platz. Das ich weiß nicht, warum die das immer so machen. Die nächste Generation kenne ich nicht, da muss ich mich zurückhalten. Aber wenn ich so dran zurückdenke, ich bin in MP2, MP3, MP4 gefahren. Jetzt sagen wieder viele, das heißt so gar nicht. Ja, das weiß ich. Ich sag gar nichts jetzt mehr. Ich sag gar nichts. Du, also genauso wie mit dem DAF, ne? Wenn du dann unter den LKW-Fahrern kannst du sagen, ich fahre einen 106er und der weiß sofort, welches Auto ist gemeint. Aber ich weiß, dass der offiziell so nicht heißt. Genauso wenig wie der MP2, MP3, MP4 nicht so heißen. Aber ja, jeder weiß, genau, New Actros heißt er ja, ne, glaube ich, ne? Oder? Genau. Und ich finde es schade, dass Mercedes damals, wie gesagt, heute weiß ich es nicht, so wenig am Innenraum gemacht hat. Also das wäre der Grund, warum ich zum Beispiel nicht im Fernverkehr mit einem Actros fahren würde, wegen dem zu kleinen Platz. Ich würde muss nicht. Muss ich intervenieren? Ja, okay, erzähl. Ja, gerne. Also, du hast den neuen ja hier abgeholt. Ich will nur darauf eingehen. Ich hatte damals den New Actros, als der rauskam, da habe ich für die Spedition Böhm gefahren in Hannover. Mhm. Und da habe ich mit, ich glaube, in der dritten Woche tatsächlich einen neuen bekommen, weil der Fahrer wohl entlassen wurde oder ist gegangen. Keine Ahnung, ich bin von MP3 auf den New Actros. Wusste gar nicht, wie ich die Karre ankriege, weil es war ja komplett alles anders. Ja, ja. War der erste mit Startknopf, glaube ich, ne? Ja, mit Startknopf, musste es aber gedrückt halten, also einmal durch. Und ich habe den einfach nur angetippt, dann ging das Instrumentenbeleuchtung an, ich tippe wieder an, gehe Instrumentenbeleuchtung wieder aus. Und das, wir hatten keine Zeit für Einweisung, du weißt doch, wie es ist. Ja. Und damals war ich ja im Fernverkehr, eine Woche weg, und der hat angerufen, sag mal, fährst du auch mal los? Ich sage, krieg die Karre nicht an, Alter. Ich drücke drauf, das Display geht an, ich drücke drauf, Display geht wieder aus. Also muss lang gedrückt halten. So. Den hatte ich als Single Cab, also quasi mit dem Relax-Sessel auf der Beifahrer. Das ist wirklich das Nonplusultra gewesen. Also dieser Sessel, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich fand immer, die Sitze vom Actros waren immer die besten. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich finde, die waren immer die besten. Also der Relax-Sessel war ja so geil bequem, dann konntest du die Beine komplett lang machen. Mhm. Dann hatte ich die Soundanlage da drin. Zum Feierabend war das genial. Genial. Mhm. Aber ich gebe zu, tatsächlich vom Fahrerhaus selber so finde ich den XG, auch das Bett ist mega genial. Und auch mit Kopfstütze, also mit dem Rückenstütze hoch und bla bla. Und der XG Plus, gut, das ist jetzt, man darf dazu sagen, das Konzept vom XG ist jetzt das neueste von allen anderen. Kann sein, dass andere da wieder nach, ist ja immer so, einer entwickelt da wieder nach und bla bla, aber aktuell tatsächlich gehe ich auch mit das mit dem Fahrerhaus. Wenn wir jetzt von LKW sprechen, die mein Liebling sind, ich beim DAF zum Beispiel störe mich diese klobigen Knöpfe, das sieht immer aus wie bei Playmobil. Ja, okay, das stimmt, ja, das ist nicht schön, ja. Das finde ich so nicht schön. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie immer zu oft gehört, dieses, hat dann auch dieses, wenn du Feststellbremse nicht einlegst und nicht angeschnallt ist oder Tür auf, dieses Dilililil. Oh, hau ab, da würde ich, das hatte ich ja mal damals mit Iveco, diese beim Iveco, da hat sich ja Iveco so aufgeregt, wo ich das Video abgebrochen habe bei YouTube, weil ich gesagt habe, dieses scheiß Casino-Style geht mir am Sack, alles muss der, Iveco muss alles kommentieren mit irgendwelchen Sounds. Ja, Iveco ist eine Katastrophe dabei. Das ist noch schlimmer wie DAF, ja. Und da habe ich aber auch gesagt bei meinem ersten Stream, ich sage, diese Geräusche habe ich nicht vermisst. Also überhaupt nicht. Okay, dann sind wir da im Einklang. Ich muss tatsächlich sagen, und das glaubt mir, weil Leute immer sagen, ja, der ist hässlich und bla. Ja, ich gebe zu, der ist speziell. Aber ich sage euch, den schönsten LKW, den ich geliebt habe bis heute noch, ist tatsächlich der Renault Magnum. Nee, ich habe schlechte Erinnerungen. Ich weiß. Ich weiß, es kann keiner nachvollziehen, aber der war so innovativ damals schon. Hast du einen gefahren? Ja, kurz. Also, das ist auch Typ Hollywood-Schaukel, deswegen mag ich den von der Fahrweise, aber ich bin falsch ausgestiegen und deswegen mag ich ihn nicht mehr. Ich konnte mich aber doch rein. Ja, jeder ist über den Balkon mal abgeschmiert. Jeder Magnum-Fahrer kennt das. Wirklich jeder, ne? Das ist aber ich hab das meiner Freundin erzählt, die hat sich jetzt kaputt gelacht. Damals bei dem Orkan Kyrill. Den Jahrhundert-Orkan. Da bin ich gefahren. Und da habe ich bei der Spedition Kördel, mit meiner Spedition, da durften wir tanken, da habe ich getankt. Und da kam einer mit dem Magnum, der hat unterhalb, also wir haben oben getankt, ist ja egal, nur dass die Leute sich vorstellen können, ein bisschen weiter unten waren nochmal andere Tanksäulen. Und da ist ein Magnum-Fahrer gekommen. Und zwar entgegengesetzt, so wie ich gestanden habe. Der Wind, also ich habe nicht da gestanden, weil ich der Profi bin, sondern weil die Tankstelle sonst anders, die war genau an der Hauswand. Das heißt, die musste mit dem Fahrerhaus an die Hauswand dran. Das heißt, ich habe gegen den Wind geparkt. Mhm. Und der Magnum hat unten mit dem Sturm mhm. geparkt. Und ich habe meine Zapfpistole so in der Hand und gucke so runter und denke so, Alter, wenn du jetzt die Tür aufreißt und nicht rechtzeitig loslässt, weil das waren, wenn man mal googeln möchte, ich weiß nicht, was Kyrill an der Spitze an Geschwindigkeit hat, das sind ja die ganzen Wälder umgeholzt, das war ja eine Katastrophe zu fahren. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das schon denke, macht er die Tür, ach Rainer, es ist witzig, wenn man drüber spricht, aber da muss ich echt wehgetan haben. Ich habe gesehen, wie der die Tür aufgemacht hat und der konnte so schnell nicht loslassen, da ist der aus seinen Pantoffeln rausgeschleudert. Aus dem Sitz raus, mit der Tür raus, gegen die Tür und ist kerzengerade nach unten geschallert. Wie so ein Zeichentrickfilm. Ja, der hat doch gesessen und damit, weil der Sturm hatte so eine Kraft, der hat die Tür aufgerissen und er hat halt festgehalten und der hat es aus dem Sitz rauskatapultiert. Ja. Der hat sich bestimmt echt wehgetan, aber die Crocs standen noch vorm Sitz. Das konnte ich sehen. Ist ja gut, wenn die Crocs noch stehen. Aber ihn konnte ich nicht mehr sehen. Und so, das wollte ich sagen. Also ich bin damals auch abgeschmiert, aber ich konnte mich gerade noch so festhalten, sah da aus wie so ein nasser Flummi, keine Ahnung, der sich da noch gerade so festhält. Ja, ja. Aber zum Beispiel, was bei Magnum geil war hinten der Öleinlauf, der Öleinfüllstutzen, den hast du wahrscheinlich nicht bedient, weil du hast nur kurz gefahren. Ja, genau. Aber ich wusste, wo er ist. Hinter dem Fahrerhaus links da, Fahrerseite. Mhm. Und den hast du aufgeschraubt, den Deckel, und dann hast du innen drin so eine Lasche gehabt, wie wenn du so eine so Lasche, um so einen Deckel aufzuziehen. Mhm. Dann hast du rausgezogen und dann wurde, ihr im Video könnt das sehen, dann kam da so ein eingebauter Trichter raus. Dann wurde quasi, du hast das rausgezogen und dann wedelte sich so ein Trichter raus. Dann konntest du das Öl in den eingebauten Trichter reinfüllen. Mhm. Dann hast du das Ganze wieder runtergedrückt und hat sich das wieder in diesen Einfüllstützen reingeschraubt. Also so ein Öleinfülltrichter in dem Einlass. Ja, ja, das ist geil. Ne? Das ist cool. Das macht heute auch keiner, ne? Nein. Auf diese Innovation. Oder zum Beispiel in dem Innenraum im Magnum der Kleiderschrank. Ja, stimmt, genau. Ja. Einfache Seite hattest du so eine kleine, zwischen den Holm und Tür hattest du so eine kleine Klappe, die konntest du so aufschieben und da war eine Kleiderstange drin. Ja, genau, richtig. Konntest du Hemden und sowas, T-Shirts aufhängen. Mhm. Geil. Ja, konntest schön mit Hemd fahren, so wie die das in England früher immer gemacht haben. Mit Krawatte und so. Ja. Wie komme ich jetzt da? Nein, ist egal. Das, ja, nein, und auch hinten, wo du die Schläuche hinten ranhängst. Also die rot und gelb. Da waren doch so eine Klickverschlüsse dran, ne? Nee, die hatten die Dornen nach oben. Die hatten ach, so ja, Dornen stimmt, nach oben. Genau. Und einfach die Umwicklung einfach draufhängst. Simpel und geil. Ja, genau. Simpel wer hatte denn diese Klickverschlüsse? Wer waren das? War das Iveco? Jetzt hat Scania, okay, gut. Völlig bekloppt. Also, die alte R-Reihe hat so einen Dorn, wurde quasi. Das einfach so reinhängst. Ja. Geil. Also brichst dir auch nicht die Finger und die neuen haben jetzt auch Clips. Und Mercedes hat, glaube ich, auch diese Clip-Dinger. Ja, und da hat so eine Taschen. So, da kannst du die genau passend rein. Zack, zack, zack. Das haben sie ja in den neuen jetzt auch. Also, genau. Genau. Also tatsächlich, ich bin gespannt, wenn ich den Volvo für eine Woche fahre, wenn ich ins Ausland fahre. Ja. Da bin ich gespannt, wie der ist. Beim Volvo gefällt mir, das sage ich ganz ehrlich, die Tachoanzeige nicht. Das sieht so ein bisschen wie das soll an, ich glaube, an Flugzeugcockpit erinnern oder so. Ich habe keine Ahnung. Das sieht komisch aus, tatsächlich. Ja. Da muss man sich dran gewöhnen, glaube ich. Das, genau. Und bist du mit, gehst du mit, wenn ich sage, dass Mercedes ist meistens immer irgendwie ein Vorreiter in Sachen von Entwicklung, also gerade Mirrorcam zum Beispiel. Ja. Das sage ich auch in jedem Stream, auch was Sicherheitstechnik angeht, ist Mercedes immer das Maß aller Dinge. Das ist so. Ne? Ja. Ob man jetzt Actros mag oder nicht, aber das. Ich muss dir sagen, bei dem neuen, den ich jetzt gefahren habe, der schaltet deutlich schneller. Also wirklich deutlich schneller. Ja, hattest du ja gesagt, ne? Dass sie die Schaltzeit irgendwie halbiert haben und so. Ja. Also nicht mehr am Berg verrecken. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin in Solo gefahren. Ich weiß nicht, was der jetzt, was untenrum raus für Kraft noch kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt quasi, ich denke mal, der Motor selber wird weiter am Berg der Leistungsschwächste sein mit MAN und so ganzen Kram. Aber das deutliche Schalten, das sorgt schon dafür, dass du halt nicht so stark an Geschwindigkeit verlierst am Berg. Ja. So, Volvo bietet auch Doppelkupplungsgetriebe an. Ja, ja, ja, das da ist Volvo ganz krass. Ist der einzige, weißt du das? Oder gibt es da noch andere? Ich glaube, das ist der einzige. Ich habe das einmal sehen dürfen, wie der Junge, das ist ja... Mein Auto hat das. Im Pkw-Bereich kenne ich das auch. Ja. So, wir hatten da in Schneverding einen dänischen Fahrer und der hatte nämlich so ein, was war das, ein 720, 750 PS Volvo mit Doppelkupplung, nee, Quatsch, 600 und hat er gehabt. Ist auch egal. Auf jeden Fall Doppelkupplungsgetriebe. Und dann hat er mich mal mitgenommen auf eine kurze Strecke, um das mal zu demonstrieren. Ich sage, Junge, das ist ja anders krank. Ja. Das ist... Ja, ja. Oh, das ist natürlich optional, ne? Ja, ja, das kostet bestimmt arschvoll Geld. Aber Doppelkupplungsgetriebe halt sein Preis. Ich sag mal so, für die schwere Frachten fahren und dann in vielen Bergen unterwegs sind, da sollte man das vielleicht dann einbauen, da verlierst du halt nicht zu viel Geschwindigkeit. Aber jetzt nochmal mit Mercedes Vorreiter, bei Scania weiß ich nicht, ob die nicht abgehängt werden, weil sie halt, wie gesagt, den Schritt gehen und weiter auf Diesel setzen. Das wurde mir damals auch da in Schweden so genauso gesagt. Mhm. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass Mercedes hat was im Petto. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass die irgendwas mit Elektrifizierung. Das kann gut sein, ja. Oder Wasserstoff, die quatschen auch nicht drüber. Die machen bei mir auch keine Anspielung, weil die ganz genau wissen, ich kann auch mal was rausrutschen. Mhm. Und mich geht das nichts an, weil ich ein außenstehender Content Creator bin. Auch wenn ich da öfters mal eingeladen werde. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass die gerade mit der Mirocam und dass die, weil die ja auch gesagt haben, dass die irgendwann im Word auch keine Diesel-LKWs mehr produzieren wollen. Mhm. Und diese Aussage treffen die nicht einfach aus dem blauen Dunst raus, sondern die haben schon was im Petto. Ich bin mir 100%ig sicher. Und ich glaube, dass Mercedes die sein werden, die den LKW-Markt revolutionieren werden. Ich bin mir da. Ich hoffe, wir können. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das dauert, keine Ahnung, aber an dieser Stelle, das, was ich jetzt gesagt habe, dann rausschneiden. Ich glaube, die Marke, die den LKW-Markt oder den LKW als solches in Sachen erneuerbare Energien und blabla revolutionieren wird, ist, glaube ich, Mercedes. Das glaube ich aber auch. Also ich glaube, jeder, der mich auch verfolgt und mir zuhört, weiß, dass ich so denke tatsächlich. Ne? Also, weil die immer Vorreiter bei irgendwas waren. Schon, also ich sag jetzt mal eh und je so fast. Ne? Also ja. Wie also gesagt, ich glaube, der adaptive Tempomat kam, glaube ich, auch zuerst bei Mercedes. So. Ja, ja. Und da geht es ja schon los. Also gut, meine ich auch, dass er da kam. Ja. Das ist jetzt Sicherheitstechnik und da sind die so oder so unumstritten auf der Eins immer. Und, was macht Renault? Was macht Renault? Von Renault hört man so gut wie gar nichts. Nee, die machen einfach, ne? Die machen einfach irgendwas. So. Die Franzosen sind speziell. Die sind wirklich speziell. Ich habe damals. Der Renault T ist einfach, also der Magnum war halt cool, auch mit den Gardinen, ne, mit den elektrischen Vorhängen, die runtergefahren sind. Ja, geil, das war geil, damals. Ne? Das war geil, ja. Das hätte ich mir in meinem Actros damals gewünscht. Genau, und ich hatte damals, war ich auf dem Lohfelder Rüssel und mit Martin Nottelmann habe ich da getroffen und da wurde der Renault T das erste Mal da vorgestellt. Mhm. Da gibt es irgendein altes Foto, glaube ich, auf meinem Instagram noch mit Martin. Und der ist einfach scheiße konstruiert. Ich weil mag Martin hat da nicht. Nee, der sieht ja kacke aus. Also, der soll ja an Stonehenge erinnern. Der erinnert mich aber eher an unseren Kieler Schrotthandel hier vorne. Aber der ist einfach so unsymmetrisch, der ist so unrund, der ist einfach keine geraden Linien, der ist einfach, du guckst ihn an und denkst, du hast Schwindel. Aber du kannst was draus machen, ne? Wenn die mal richtig getuned sind, die Renault T, dann hast du es mal gesehen. Aber dann hast du immer noch dieses Kack-Lenkrad da drin, was du nicht vernünftig verstellen kannst. Ja. Will ich ein getuned, nur weil das von außen geil aussieht, will ich da drinnen sitzen? Nee, Weiß ich nicht. Nee. Ich bin da auch absolut bei dir. Also, wie gesagt, das Auto muss von innen seine Werte zeigen und nicht von außen. Weil da halte ich mich am meisten auf. Ich muss mich wohlfühlen in dem LKW. Ja. Und weil du vorhin sagtest, der S-Way lässt sich geil fahren. Wir haben den ja auch mit vollgefedertem Fahrerhaus bei uns, der S-Way. Das ist für meinen Rücken natürlich mega geil. Ja, ja. Aber wenn ich zu meinen Kollegen, mit dem ich mir den LKW teile, sagen würde, okay, wegen meinem Rücken holen wir jetzt statt den Scania den Iveco hier hin, dann werden die mich erschießen. Wahrscheinlich ja. Nee, da ist halt alles noch Plastik. Also bei Iveco ist einfach alles Plastik. Das ist einfach drin, der kommentiert alles mit irgendwelchen Tönen, da drin ist alles Plastik. Ja, aber vom Motor ist Iveco krass, genauso wie Renault, weil das sind ja Volvo-Motoren. Ja, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, bei dem Strahlis damals, wie gesagt, den S-Way selber bin ich noch nicht drin gesessen, ja, aber gefahren nicht. Der Strahlis, der hat richtig Riss gehabt. Das waren irgendwie ein 500 PS-Motor. Junge, das also. Ja, ja. Aber dafür hat der Rest halt nicht gestimmt, ne? Was auch geil war bei den Strahlis, wenn die den Berg hochgekämpft haben und du bist schneller gewesen und hast den überholt, die haben so gebrummt, dass dir fast das Beifahrerfenster rausgeflogen und ist. Und in so einem weißt tiefen Ton, ja. Boah, Junge. Die haben aber auch gebrüllt, die Dinger. Ja, ja. Also da hast du die Kraft auch gehört. So. Ja. Ja. Ja, genau. Mein Magnum, das war ein DXI 500, keine Ahnung was, war Volvo-Motor. Junge, der hatte Power, das war unfassbar. Ja. Ich habe ja einen Volvo damals, jetzt, ich glaube, ein 420er war das, ein Schalter, ne? Aber ey, was der abgehängt hat mit seinen nur 420 PS, das ist Wahnsinn. Also, ja. Aber haben wir was zu? Jetzt haben wir alle durch. Jetzt haben wir Volvo durch, ja. Mercedes durch, ja. Renault durch. Haben wir was zu MAN zu sagen? Oh, das ist, wenn mein Chef das wieder hört, ne? Pass auf, wir ohne haben jemanden anzugreifen, MAN ist so unscheinbar. Ja. Die sind irgendwie. Ich habe viele MAN-Fans bei mir, tatsächlich. So. Ich will die Marke nicht abwerten. Ich sage nur jetzt vom Publicity, also vom Aufmerksamkeitsgrad, ist MAN bei mir, könnte auch ein Flixbus sein. Könnte auch ein Flixbus sein, ja. Für mich ist MAN immer ein Bus. Ja. Wenn die nicht, ich finde ihn jetzt mittlerweile von vorn, als damals MAN vorgestellt hat und ich da war in München, als sie mir den gezeigt haben und da habe ich mit einem anderen Journalisten, der hat zu mir gesagt, du, ganz ehrlich, was sollen wir jetzt bei MAN großartig, also jetzt haben sie einen Facelift rausgehauen, was kein richtiges Facelift ist, es ist wieder zu artig, es ist nicht provokant genug, was sollen wir da jetzt bringen? Ich sage, ich weiß auch nicht. Jetzt finde ich ihn mittlerweile, wenn er mir entgegenkommt, finde ich ihn ganz geil irgendwo. Er sieht gut aus. Von den Scheinwerfersymmetrie und bla bla. Aber ich sag dir nochmal, er ist für mich so, er ist für mich nicht relevant. MAN ist für mich nicht relevant. Ich will auch keine MAN fahren. Ich mag das Cockpit nicht. Ich sollte ja vor zwei Jahren, vor einem Jahr sollte ich ja einen bekommen. Und ich hatte ja auch schon die Ehre, da drin zu sitzen und so, weil mein Chef ja ständig irgendwelche MANs kauft. Und ich kann mir die Karre einfach nicht schön quatschen und so. Und dann, ich sag, Alter, lass das. Ich sag, ich will meinen DAF behalten. Ja, nee, der kommt weg. Ich sag, nee, der kommt da halt nicht weg. So, und dann hat er lange überlegt und sagt, okay, komm, dann behalten wir den DAF, bis er alle Viere von sich streckt und dann kriegst du halt keinen neuen MAN. Meine Arbeitskollegen fahren die MANs gerne. Auch im Fernverkehr, da achtet mein Chef ja auch immer drauf, dass die auch voll ausgestattet sind mit Schränke und Satellitenschüssel und Fernseher und Mikrowelle und ach hör auf. Und es ist schön, ja, aber für mich ist das nichts. Das ist so eine Rappelkiste irgendwie. Das weiß ich nicht, ob es eine Rappelkiste, die neuen, ich denke mal, die sind schon wertig gearbeitet, aber ja, gerade für Gliederzugfahrer, die viel Wechselbrücke fahren, die viel umbrücken, da habe ich mal mich mit einem Kollegen damals mal unterhalten und der hat halt gesagt, die werten die Modelle anhand der Geschwindigkeit auch, wie die Antriebs- oder beziehungsweise wie der Brückenzug sich erhebt und sich senkt. Da gibt es halt Hersteller, da kannst du fast deine 15 Minuten ersten Blockpause reinbekommen, bis der sich mal hoch und runter gesenkt hat. Aber bei DAF schlimmer. Dann ist das vielleicht ein DAF. Er meinte halt, ich kann dir nicht mehr sagen, welche Marke es war, aber auf jeden Fall gab es eine Marke, die hat gesagt, hau ab, aus dem ganz einfachen Grund, bis diese Karre hochgepumpt hat oder runter, da vergeht eine Ewigkeit, da kriege ich eine Krise. Und da gibt es halt andere. Er macht in einem Ruck hoch und runter. Mercedes. Und das weiß ich nicht. Ja, also der MP3 zumindest, der MP4, Entschuldigung, MP4. Der MP3 bestimmt auch. Aber bei meinem DAF zum Beispiel, wenn ich hochpumpen, geht easy schnell. Gar kein Problem. Aber wehe, du willst runterlassen. Und ich muss ja nur zweimal absatteln und so am Tag. Bringt das auch nichts, wenn du die Bremse drückst und einmal die Feststellbremse löst, dass er quasi entlüftet Leider nicht. Nee, geht nicht. Dann wartest du halt deine gefühlten 5 Minuten, es sind natürlich keine 5 Minuten, aber es ist schon sehr, sehr langsam. Desto mehr Gewicht du auf dem Trailer hast, desto langsamer setzt er den auch ab. Also, das ist, wenn du das leer machst, geht's sehr schnell. Ach so, okay. Genau. Ja, das werten vielleicht andere anders, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, deine Top 3 LKWs. Meine Top 3, na ganz klar. an erster Stelle steht neuerdings der XG Plus, seitdem es den XG Plus gibt. Vorher war es Volvo. Volvo steht jetzt mit dem FH16 auf 2. Und auf der 3 würde ich tatsächlich den MAN 2022 sehen. Was? Das, ja. 2022? Ja, ja, wir nennen den so. Das heißt der nicht so? Modell 2022? Achso, oder okay, jetzt? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich dachte, du redest jetzt von so einem alten, uralt LKW, der gerade. Nee. Ich dachte gerade, du redest von. Ah, ja. Also, das sind so die Top 3. So, aber wie gesagt, auf MAN würde ich gerne verzichten wollen, wenn es denn geht. Ne? Warum, okay, du hast ja auch gesagt, warum du die. Gut, dann will ich meine Top 3 nennen. Jetzt kommt Scania. Block. Pass auf, ich schwör's euch, an 1 kommt Scania. So, Kai, du darfst weiterreden. Es ist tatsächlich Platz 1 weiterhin Scania, auch wenn ich mit den Scania-Menschen nicht mehr so cool bin. Aber das eine ist das Menschliche und das andere ist das Gerät selber. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Scania R-Modell habe ich so gerne gefahren. Und den neuen Next Generation Scania vielleicht erinnert es mich, weil ich an Audi fahre, vielleicht erinnert es mich daran, weil es halt dazu gehört so. Es ist für mich persönlich die beste, also in meinem Audi siehst du mich, da siehst du auch meinen Hals nicht, wenn ich da drin sitze, weil ich auch ganz auf dem Boden sitze bei meinem Audi. Deshalb bei Audi-Fahrern ist das halt so, keine Ahnung, du kannst dich nicht wieder kennen. Das gehört dazu. Ja, ja. Genau, also tatsächlich Platz 1, weil ich habe noch nie Probleme mit diesem LKW gehabt. Ich sitze am bequemsten tatsächlich in dem Scania und ich mag so seine Stärke. Platz 2 würde ich tatsächlich den Renault Magnum wählen, obwohl das Instrumente und Lenkrad nicht mehr so da ist, aber ich habe ihn einfach sehr geliebt. Ich mochte ihn, weil er urig war, weil er speziell war und weil er einfach den geilsten Fahrkomfort auf der Straße hingelegt hat damals. Das ist ja das, was ich sage. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich nenne das Typ Hollywood-Schaukel. Ich finde es geil. Ja. Und auf Platz 3 würde ich tatsächlich. Ich habe Volvo noch nicht gefahren. Deswegen kann ich es nicht sagen. Du wirst verliebt sein. Fährst du den FH16? Ich weiß nicht, was Volvo mir da hinstellt, aber ich denke mal wahrscheinlich, das wird schon mal Spezielles sein. Ja, du wirst verliebt, hundertprozentig. Ich weiß das. Dann klammer ich das jetzt aus, weil ich Volvo noch nicht hatte und daher nicht sagen kann. Würde ich tatsächlich Platz 3 Mercedes wählen, aufgrund dessen, weil der LKW sehr solide ist, weil der sehr zuverlässig ist, weil eigentlich ganz gut ist, aber ich würde ihn nicht fahren wollen, weil ich, wie gesagt, in Mercedes nicht vernünftig sitzen kann, es sei denn, ich sitze im dritten Obergeschoss und so fahre ich keine LKW, habe ich keinen Bock drauf. Mache ich nicht. Wenn jetzt andere Leute sagen, ja, aber deswegen der Sicherheit und hin und her, ja, ich verstehe das auch. Ja, komplett nachzuvollziehen übrigens, ja. Ja, ja, genauso wie mit Büroleute, die ihre speziellen Sessel haben und Sitze und ergonomische und bla hin und her, aber ich muss mich immer so hinsetzen, dass mein Rücken so einigermaßen die Stunden durchhält und das ist halt fast liegend. Mhm. Und so habe ich so wenigsten Rückenschmerz wie möglich. In dem Actros, als ich ihn zurückgefahren habe, die 6,5 Stunden, Alter, finde ich, habe mich da rausgepellt. Ich habe mich da wirklich rausgepellt, weil er fuhr sich wirklich super und er war alles, er ist super leise und der Neue jetzt und alles toll. Ich meine, Kev hätte ich ja auch ruhig raustragen können, ne? Ja, also, das stimmt. Das stimmt. das stimmt. Tatsächlich Mercedes so als solches, wenn auch ein Punkt, ich sag's im Video, spreche ich es auch an. Beim DAF ist es, glaube ich, DAF hat ja das Geile, ihr habt so geile breite Armlehnen, ne? Ja, genau. Das ist bei DAF geil. Ja. Beim Scania kannst du, der hat zwar schmalere Armlehnen, aber du kannst alternativ, weil ich habe ja nun auch etwas, ich bin ja nun ganz schmal gebaut, ein bisschen breiteres Kreuz habe ich ja auch. Packe ich bei Scania immer meinen Arm auf die Tür, auf die Ablage in der Tür. Ja, ja. Und bei Mercedes, bei dem neuen, ist da keine vernünftige Armablage. Das ist so weiter unten. Ja, genau. Und nicht gepolstert. Und DAF hat die ja auch in der Tür, diese Armablage. Genau, ihr habt die gepolstert, glaube ich, ne? Ja, genau, richtig. Ja, und das finde ich ganz geil eigentlich. Das finde ich cool. Genau, und das hat was mit bequemlichen Arbeiten zu tun. Das ist bei Mercedes halt auch wieder nicht gegeben, weil sie da müssten sie noch was ändern. Mhm. Aber und lass uns noch ein ganz kleiner Moment. Kühlschrank beim DAF, wie ist der aufgebaut nochmal? Ich hab's nicht mehr der in ist standardmäßig unterm Bett und da finde ich aber zum, also er ist groß, er ist deutlich größer als beim Volvo tatsächlich. Aber auch Stapelprinzip, ne? Wie meinst du Stapelprinzip? Ja, beim Actros ist ja auch, der ist schmal und du musst dir überlegen, was du zuerst essen möchtest, das kommt als letztes in den Kühlschrank, weil das... Nee, überhaupt nicht. Nee, musst du nicht. Der ist relativ breit. Also du musst dir vorstellen, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz sind zwei Schubladen genau gleich breit. Ja. Und die Breite ist halt auch der Kühlschrank tatsächlich. Also, bei Mercedes ist halt schade, weil der so hochkant ist. Mhm. Das ist bei Scania zum Beispiel. Ich habe das damals, als der rauskam, kritisiert. Bis zum heutigen Tage haben sie den Kühlschrank nicht geändert. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Die Scania-Klappe, der Deckel, der bleibt geht doch ja immer, nicht offen. Wollte ich gerade sagen, der fällt doch mal runter. Und es gibt Scania-Fahrer, die in einem LKW, der fast 100.000 Euro kostet oder 100.000 Euro und mehr kostet, holen die sich so ein Holzstück von der Europalette, damit die den da reinklemmen können, damit die während der Fahrt, damit der Deckel offen bleibt. Bei einem teuren Fahrzeug, muss man sich überlegen. Ja. Nee, und bei DAF muss ich aber bemängeln, der ist, also da gerade auf der Größe hin, der Kühlschrank, kann man doch auch ein Gefrierfach machen, ein kleines. So. Und jetzt ist das so, entweder stellst du den Kühlschrank ein, so dass er friert oder halt, dass er kühlt. Aber beides zusammen geht nicht. Und bei der Größe, und der hat wirklich einen sehr großen Kühlschrank, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die da so ein kleines Fach abgetrennt, damit du wenigstens mal ein Eis mitnehmen kannst oder was weiß ich, für den Sommer oder so. Scania hat das ja, dass du die zwei Kühlschränke, dann kannst du einen als Gefrier nehmen und einen als Kühlkombination. Ja gut, das kannst du natürlich bei DAF auch, die zweite Schublade zum Beispiel, denn als, aber das macht ja niemand, ne, so in der Regel. Das Actros, hat der einen zweiten Kühlschrank? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste, also kein Actros bei uns hat zwei Kühlschränke. Lass mich zum Abschluss noch eins sagen, es war ja, ich weiß nicht, ob du das Video von ganz, ganz früher kennst, wo ich das Versteck im Kühlschrank gefunden habe. Nee. Was für ein Versteck? Alter. Drogenversteck? Nein. Ja, könntest du machen. Okay. Ich habe durch Zufall damals bei Mercedes in dem Kühlschrank ein Unterfach gefunden, was es haben mir so viele geschrieben. Jetzt fahre ich schon so lange Mercedes und habe dieses Fach noch nie gesehen. Okay, ich kenne das Fach wahrscheinlich auch nicht. Erzähl mal. Weil, also du machst den Deckel auf und dann hast du da deinen Kühlschrank. Ja. Und quasi, wenn du den Deckel so aufhast und wo das Scharnier ist, wo also quasi der Kipppunkt vom Deckel ist, im Kühlschrank, unten drunter, ganz hinten am Ende. Weil im Auslieferungszustand ist dieses Fach da hinten dran. Und dadurch, dass der kühlt, bleibt er da hinten, friert er dann fast fest, sag ich mal, das bewegt sich da nicht mehr. Wenn du da hinten reinfasst, dann kannst du so ein kleines Fach rausziehen, da kannst du quasi so kleine Sachen reinpacken wie Snickers und bla bla. Da hast du nochmal, das ist quasi unter der Oberseite vom Kühlschrank, kannst du das nach vorne ziehen. Das ist ganz hinten dran. Okay, wusste ich auch nicht. Das kennt keine Sau. Nee, ich wusste es auch nicht. Und ich habe das durch Zufall, weil ich den Kühlschrank sauber gemacht habe und denke, hey, was ist das für ein Teil? Zieh das raus und denke, wie geil ist das denn? Da ist also quasi unter der oberen Seite ist nochmal so ein Fach angebracht, da kannst du so andere Sachen reinpacken. Das kennt keiner. Weil wusste ich auch nicht. Es sei denn, du kriegst fast in diesen Kühlschrank rein, dann entdeckst du das Teil, weil das ist ganz hinten am Ende, ist aber auch weiß lackiert, das heißt, sieht halt aus wie so eine Wulz. Ja, als wenn es da hingehört halt praktisch. Es gibt bei mir auf dem YouTube-Kanal, glaube ich, das Versteck im Kühlschrank, glaube ich, heißt die Folge. Die müsst ihr euch mal angucken. Ich gucke mir das an, ja. Das ist ganz am Anfang und es haben mir so viele Leute geschrieben, Alter, habe ich noch nie gesehen. Weil im Auslieferungszustand ist das halt ganz hinten am Ende und da bleibt das Ding auch, wenn du es nicht manuell nach vorne holst. Dann weißt du das nicht, dass das da ist. Krass. Ich weiß aber nicht, ob das in den neuen Kühlschränken jetzt drin ist, aber in dem alten war es. Wahnsinn. Ey, was für eine geile Folge schon wieder. Schon wieder eine Stunde. Schon wieder eine Stunde, ja. Junge. Aber wir müssen eine Woche warten. Ja, denn nächste Woche hören wir uns ja wieder, so ist es ja nicht. Ne? Wir sind ja nicht aus der Welt. Ne? Nee, es macht auch sehr viel Spaß, das Podcast aufzunehmen. Und ich habe auch manchmal, ich hatte zum Beispiel Mittwoch das Bedürfnis, gut, du bist ja gefahren, ich ja auch. Aber ich hatte so Mittwoch das Bock, so ich wollte mich mit dir unterhalten. Ich wollte mich einfach mit dir unterhalten, Podcast aufnehmen, aber es geht ja nicht. Warum nicht? Ja, weil wir gefahren sind. Dann machen wir das während der Fahrt, gibt's Nebengeräusche. Ja, du streamst, da geht ja nicht. Aber ich hatte einfach wirklich Bock, irgendwas zu erzählen oder was zu machen und irgendwie bla bla. Also das Podcast macht mir schon sehr viel Spaß und wir ganz am Ende, Reinhard und ich sind jetzt in, also Reinhard jetzt demnächst, aber wir sind im selben Management quasi. Genau. Und am Montag habe ich das erste Vorgespräch mit einer Mitarbeiterin aus dem Management für die Live-Geschichten. Es geht vorwärts. Sie haben auf jeden Fall da Bock drauf. Und das heißt, ich werde es erstmal jetzt kurz umreißen, worum es da Rainer und mir geht. Und wenn es dann final geht, dann kommt Rainer natürlich mit in die Konferenz und dann besprechen wir die Live-Podcast und wo wir das machen und bla bla bla. Ihr könnt auch gerne mal unter dem Video gerne mal Orte schreiben, Städte schreiben, wo wir am besten unsere erste Live-Podcast-Session machen sollen. Könnt ihr gerne euren Ort mal reinschreiben. Oder vielleicht auch eine Veranstaltungslocation mit einer Bühne am besten. 250 Mann Sitzplatz. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann können wir uns das genau angucken. Auf jeden Fall sind wir dran. Wir arbeiten da hardcore dran, dass wir endlich mal live mit euch eine Podcast-Folge machen können. Ja, genau. Und wehe, Lord Holmchen ist nicht am Start. Da bin ich beleidigt. Bitte, das bitte sei da. Nein, alles gut. Ich finde das ja gut. Ja. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche, knitterfreie Woche, wie man bei uns sagt. Kommt gut durch. Genau. Danke, dass ihr den Podcast mit 5 Sterne bewertet. Wenn nicht, dann danke ich euch, dass ihr ihn jetzt mit 5 Sterne bei Spotify bewertet. Und packt ihn gerne bei euch in eine Playlist des Podcasts oder so. Und ist halt voll cool, dass wir sehr viele Zuhörer haben. Das finde ich auch nice. Ich sag ja in der Woche 4-stellig, ne? Das hätte ich nie für möglich gehalten, bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Da sage ich auch nochmal vielen lieben Dank und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche zu Folge Nummer 19. Das war 19. Zu Folge Nummer 20. Falschmeldung. Junge, Fake News. Fake News. Kommt zum Schluss bei meiner aktuellen Folge, weil der Kevin auch eine Fake News gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, meine Kamera wäre aus und dann sage ich, die ist aus und drücke sie an und dabei habe ich sie dann ausgemacht. Nein, aber ist gut. Also, zum Schluss kommt das. Freunde! In dem Sinne, macht's gut. Lasst gerne ein Like hier auch bei YouTube da, bei Rainer und bei mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Folge 20. Euer Druckverlust und German Truck Driver. Bis dann, euer Lieblingspodcast. Haut rein. Ciao.